HR2 Kultur. Feature. Herzlich willkommen, sagt Dorothee Meyer-Karweg. Wir setzen heute unsere Sommerreihe über Alexander von Humboldts unbekannten Kosmos fort. In dieser Folge 3 von 8 geht es um Humboldts ethnografische Beobachtungen. Sie finden sie auch in der ARD Audiothek. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 3. Die Einheit des Menschengeschlechts in seiner Vielheit. Humboldts ethnografische Beobachtungen. Feature von Hans Sarkovic. Als Anthropologe geht Alexander von Humboldt von dem Grundsatz aus, dass es keine höheren und minderwertigen Gruppen oder Rassen von Menschen gebe und dass stets die, wie er das nennt, Einheit in der Vielheit wahrzunehmen sei. Ein ganz moderner Gedanke, die Einheit in der Vielheit. Das sagt der Berner Germanist Oliver Lubrich, der zusammen mit Thomas Nährlich Humboldts sämtliche Schriften 2019 herausgebracht hat. Wir könnten in unseren Begriffen sagen, es geht ihm darum, die Gemeinsamkeit und Verschiedenheit, die Identität und Differenz, das Eigene und das Fremde stets zusammenzudenken. Und diese Überzeugung legt er in einem Text dar, der dem Kosmos entnommen ist und als Artikel erschien unter dem Titel Einheit des Menschengeschlechts, de l'unité native de l'espèce humaine. Der von Oliver Lubrich erwähnte Text, der unter anderem in Humboldts Hauptwerk dem Kosmos erschien, wird am Ende dieses Teils der Hördokumentation stehen. Der berühmte Naturforscher hat ihn wenige Jahre vor seinem Tod verfasst. Er enthält die Summe seiner Beobachtungen über die Menschen und die Kulturen auf den Kontinenten, die er bereiste: Europa, Amerika und Asien. Wie kam Humboldt zu seinen Erkenntnissen, die so gar nicht dem Zeitgeist entsprachen? Er hatte sie gewonnen, als die europäischen Kolonialmächte noch Hunderttausende indigene Menschen aus Afrika und Amerika als Sklaven hielten und nach Belieben misshandeln und sogar töten konnten. Wer aus Europa kam, schien für sich das Recht zu beanspruchen, in den versklavten Männern, Frauen und Kindern etwas weiterentwickelte Affen oder bestenfalls Vorstufen des modernen Menschen zu sehen. Alexander von Humboldt, der aus dem preußischen Adel stammte, hatte sich von den Ideen der Französischen Revolution begeistern lassen. Es blieb bei ihm aber nicht bei der Theorie. Von 1799 bis 1804 bereiste er die spanischen Kolonien in Amerika und konnte sich neben seinen naturwissenschaftlichen Forschungen ein eigenes Bild machen von Geschichte, Kultur und trauriger Gegenwart der von ihren Kolonialherren unterdrückten Indigenen. Die Auseinandersetzung mit diesen Zeugnissen stellte Humboldt vor gewisse Herausforderungen. Eine Frage, die er zu bewältigen hat, ist die: Handelt es sich bei den Werken etwa der vorspanischen Amerikaner in Mexiko um Kunstwerke nach europäischem Verständnis oder nicht? Wie schwer es Humboldt fällt, auf diese Frage eine Antwort zu geben, sehen wir daran, dass er mehrere widersprüchliche Antworten in seinen Werken gegeben hat. Einerseits stellt er fest, nein, eigentlich können diese rohen Hervorbringungen der amerikanischen Völker nicht ästhetisch von Interesse sein, sondern sie sind relevant nur als historische Zeugnisse. Es handelt sich nicht um Kunstwerke, sondern nur um Dokumente der Geschichte. Andererseits jedoch stellt er fest, dass die Zeiten, in denen man alles, was vom Maßstab griechischer Kunst aus einer eurozentrischen Perspektive abweicht, abgewertet hat, vorbei seien. Das heißt, es gibt eine Spannung zwischen zwei Positionen bei Humboldt. Einerseits außereuropäische Werke als unkünstlerisch und unästhetisch abzuwerten und andererseits aber sie mit europäischen Werken der Griechen und Römer insbesondere vergleichbar zu machen und damit auf dieselbe Stufe zu stellen. Nicht lange nach seiner Rückkehr aus Amerika hielt er in der Berliner Philomathischen Gesellschaft, in der sich angesehene Bürger trafen, einen Vortrag über die kulturellen Denkmäler der untergegangenen Zivilisationen aus vorspanischer Zeit, also vor allem der Azteken, der Maya und der Inka. Wenn auch dem Beruf meiner früheren Jugend getreu, während meines 5-jährigen Aufenthalts in dem neuen Kontinent mein Hauptaugenmerk auf die wundervollen Naturerscheinungen der Tropenländer gerichtet gewesen ist, so habe ich dennoch jeden Augenblick der Muße benutzt, dem langsamen und dabei so geheimnisvollen Gang der sittlichen Bildung der amerikanischen Stammvölker nachzuspüren. Untersuchungen dieser Art flößen ein allgemeines, rein menschliches Interesse ein. Aber einen vorzüglichen Reiz gewinnen sie da, wo nebeneinander stehend die fremde europäische Kultur gegen die einfache Rohheit der alten, in ihrem moralischen Fortstreben gleichsam gehemmten Urbewohner absticht. In Mexiko selbst, in dem alten, aus den Seen aufsteigenden Tenochtitlan, wo noch vor 3 Jahrhunderten Priester sich an dem Anblick der geschlachteten Menschen weideten und wo christlicher Fanatismus danach oft ähnlichen Blutdurst geäußert hat, in der Bergstadt Mexiko ist der alte Opferstein von Basaltporphyr, mit dem Triumph eines aztekischen Königs geziert, vor dem Haupttor der spanischen Domkirche aufgestellt. Überall sind die ungleichartigsten Monumente aneinandergrenzend. Und die entferntesten Epochen menschlichen Kunstfleißes berühren sich hier wie die Naturprodukte fremder Weltteile, welche der europäische Ansiedler in einem Erdstrich zusammendrängt. Leider sind aber von den wenigen Denkmälern, welche gegenwärtig von den amerikanischen Stammvölkern übrig geblieben sind, die größten und wichtigsten auf der Gebirgskette der Anden, in den Königreichen Peru, Quito, Mexiko, also gerade in den dem Nicht-Spanier bisher unzugänglichsten Erdstrichen zerstreut. Mitten in den Wäldern des Orinoco habe ich Granitfelsen gesehen, welche mit eingegrabenen hieroglyphischen Bildern bedeckt sind. Diese Bilder finden sich in Höhen und an Bergen, zu denen man jetzt nur mit Schwierigkeiten gelangen kann. 200 Meilen von der Meeresküste entfernt, in der großen Einöde zwischen den 4 Flüssen Casiquiare, Atabapo, Orinoco und Guainia oder Rio Negro, in einer Grasebene, wo jetzt kein menschliches Wesen atmet, sind in den isolierten Syenit- und Gneisfelsen ebenfalls Figuren von Tieren, Waffen, Hausgerät und viele uns völlig unverständliche Sinnbilder ausgehauen. Umher, auf mehr als 40.000 Quadratmeilen, finden sich nur nomadische Stämme, welche auf der tiefsten Stufe menschlicher Bildung unbekleidet ein tierisches Leben führen und kaum von der Möglichkeit, hieroglyphische Bilder in harten Felsmassen einzugraben, eine Idee haben. Also waren diese Einöden einst bevölkert und von Nationen bevölkert, deren Kultur weit über die der jetzigen Generationen erhaben war. Wenn ich es wage, diese Versammlung mit den Denkmälern der amerikanischen Urvölker zu unterhalten, so gestehe ich gern, dass mein diesmaliger Aufenthalt in Italien nicht wenig dazu beigetragen hat, mich zu diesen Untersuchungen zu veranlassen. Ich habe das seltene Glück genossen, innerhalb weniger als einem Jahr nicht bloß die kolossalen Vulkane der Andenkette mit den feuerspeienden Hügeln Europas, sondern auch die kolossalen und vollendeten Denkmäler römischer Kunst mit den rohen Überbleibseln der sich entwickelnden mexikanischen Kultur vergleichen zu können. Dieser Vergleich entfernter Länder und entfernter Zeitepochen menschlicher Bildung, dieser Kontrast zwischen dem Beginnen der Kunst bei der sich ansiedelnden Menschheit und ihrer hohen Vollendung im goldenen Zeitalter der Griechen und Römer, hat Ideen in mir lebendig gemacht, die ich in den öffentlichen Sitzungen dieser Gesellschaft fragmentarisch zu entwickeln versuchen werde. An seinem Berliner Vortrag ist zunächst bemerkenswert, dass er sich überhaupt mit den Kunstwerken aus der vorspanischen Zeit beschäftigte. Das war für viele Europäer ein neuer Blick und zugleich eine Herausforderung. Denn an einer Aufwertung der untergegangenen Hochkulturen war die spanische Kolonialmacht nicht interessiert. Sie war es nämlich gewesen, die durch ihre brutale Eroberungspolitik die frühen Zivilisationen vernichtet hatte. Humboldts Vortrag erschien im März 1806 in der Neuen Berlinischen Monatsschrift. Oliver Lubrich? Humboldt versucht in verschiedenen Weisen mit dem Problem umzugehen, ob es sich bei indigenen Werken um Kunst handele oder nicht. Eine mögliche Lösung ist, eine Art zeitliche Entwicklungslogik zu unterstellen, der zufolge indigene Werke gewissermaßen auf einer früheren Stufe des linear gedachten Entwicklungsganges menschlicher Zivilisation anzusiedeln seien. In Humboldts Werk Ansichten der Kordilleren hat er sich ebenfalls mit diesem Widerspruch auseinandergesetzt. Und das Eigentümliche ist hier, dass er in seiner Einleitung zunächst schreibt, außereuropäische Werke können nicht ästhetisch, sondern allenfalls historisch interessant sein. In der Vorbemerkung dann jedoch, die dem Buch vorangestellt wird, nimmt er die gegensätzliche Position ein und spricht von vornherein von den Künsten, den Kunstwerken der außereuropäischen Kulturen. Ein Widerspruch, mit dem das Buch eröffnet, dessen Lösung in seinem zeitlichen Verlauf zu sehen ist. Die Einleitung ist von 1810, die Vorbemerkung hat er ganz am Ende geschrieben, 1813. Aber er hat offenbar selbst nicht gemerkt, dass er im Verlauf des Schreibens seines Buches in diesen 3 Jahren seine eigene Ausgangshypothese widerlegt hat und bei einer aus unserer Sicht viel moderneren Position angekommen ist, sodass dieser Widerspruch Kunstlosigkeit oder künstlerische Ebenbürtigkeit der Amerikaner in Humboldts Buch stehen geblieben ist. Die Ansichten der Kordilleren und Monumente der Völker Amerikas, so der vollständige Titel seines Buches, aus dem die Vorbemerkung stammt, erschienen zwischen 1810 und 1813 in französischer Sprache in Paris. Das großformatige, reich bebilderte Werk wurde in einer Auflage von 600 Exemplaren gedruckt. Erstmals komplett in deutscher Sprache brachten es die beiden Humboldt-Forscher Oliver Lubrich und Ottmar Ette 2004 heraus. In diesem Werk habe ich alles versammelt, was mit dem Ursprung und den ersten Fortschritten der Künste bei den eingeborenen Völkern Amerikas in Beziehung steht. 2/3 der darin enthaltenen Tafeln zeigen Überreste von Architektur und Bildhauerei, historische Szenen sowie Hieroglyphen mit Bezug auf Zeitrechnung und Kalendersystem. Zur Darstellung dieser Monumente, die für das philosophische Studium des Menschen von Interesse sind, gesellen sich pittoreske Ansichten verschiedener Landschaften der bemerkenswertesten des neuen Kontinents. Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts hat die Art und Weise, die Zivilisation der Völker und die Gründe für das Stocken oder Fortschreiten ihrer Entwicklung zu betrachten, eine glückliche Umwälzung vollzogen. Wir haben Nationen kennengelernt, deren Gebräuche, Institutionen und Künste sich fast ebenso sehr von denen der Griechen und Römer unterscheiden, wie die ursprünglichen Formen untergegangener Tiere von denen der Arten, die Gegenstand der beschreibenden Naturgeschichte sind. Die asiatische Gesellschaft zu Kalkutta hat helles Licht in die Geschichte der Völker Asiens gebracht. Die Monumente Ägyptens, heutzutage mit vortrefflicher Genauigkeit beschrieben, sind mit den Monumenten der entferntesten Länder verglichen worden. Und meine Forschungen über die eingeborenen Völker Amerikas erscheinen zu einer Zeit, da man nicht mehr alles als der Aufmerksamkeit unwürdig betrachtete, was von dem Stil abweicht, von dem die Griechen uns unnachahmliche Vorbilder hinterlassen haben. Wenn ich im Lauf meiner Forschungen die Worte Monumente der neuen Welt, Fortschritt in den Zeichenkünsten, geistige Kultur verwende, so habe ich damit keinen Zustand bezeichnen wollen, der dem entspricht, was man etwas vage eine hochentwickelte Zivilisation nennt. Nichts ist schwieriger, als Nationen zu vergleichen, die in ihrer gesellschaftlichen Vervollkommnung verschiedenen Wegen gefolgt sind. Die Mexikaner und Peruaner dürfen keinesfalls nach Prinzipien aus der Geschichte der Völker beurteilt werden, die unsere Bildung unablässig in uns wachruft. Schon in seinem Vortrag von 1806 hatte Humboldt beklagt, dass in den spanischen Kolonien in Amerika die Geschichte, die Kunstwerke und die Sprachen der frühen Hochkulturen so gut wie keine Beachtung fanden. Diesen Gedanken griff er im September 1824 für die Wiener Zeitschrift Der Wanderer wieder auf. Er versuchte zu erklären, warum die Kolonisten als neue Herren in Amerika kein Interesse an der Zeit vor ihren Eroberungen zeigten. Verständnis hatte er für diese Haltung aber nicht. Was die neuen Völker sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in den spanischen und portugiesischen vorzüglich charakterisiert, ist der Mangel an Erinnerungen, was wohl beachtet zu werden verdient. Der Kolonist mag wohl den Bergen, Flüssen und Wäldern Namen geben, welche an die Gegenden des Mutterlandes erinnern. Aber diese Namen verlieren bald ihr Anziehendes und sprechen zu den künftigen Geschlechtern nicht mehr. Unter dem Einfluss einer exotischen Natur entstehen Gewohnheiten, welche den neuen Bedürfnissen angemessen sind. Die Volkserinnerungen löschen unbemerkt aus. Und die sich noch erhalten, knüpfen sich gleich den Phantomen der Einbildungskraft weder an eine bestimmte Zeit noch an einen bestimmten Ort. Was noch mehr ist, Amerikas Erinnerungen sind fast alle in Gegenden begründet, wo die erloschenen Generationen kaum einige Spuren ihres Bestehens zurückgelassen haben. In Peru und Mexiko bezeugen, es ist wahr, Ruinen von Gebäuden, historische Gemälde und plastische Denkmäler die vormalige Zivilisation der Eingeborenen, aber man findet in einer ganzen Provinz kaum eine Familie, welche bestimmte Kenntnisse von der Geschichte der Inkas und mexikanischen Fürsten besitzt. Die Einführung des Christentums und andere Umstände haben nach und nach die historischen und religiösen Überlieferungen verschwinden lassen. Von einer anderen Seite verschmäht der Kolonist europäischen Stammes alles, was sich auf überwundene Völker bezieht. Er überlässt sich nur den Genüssen der Gegenwart und blickt selten in die verflossenen Zeiten zurück. In Berlin, wo Humboldt seit 1827 öffentliche Vorträge hielt, sorgten seine Ansichten über die Leistungen der frühen Hochkulturen für Diskussionsstoff. Der Publizist und Satiriker Ludwig Börne registrierte 1828 nicht nur den großen Erfolg dieser Vorlesungen, sondern auch, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gab. Ein direkter Konkurrent um die Aufmerksamkeit des Publikums in Berlin scheint der in Norwegen geborene Philosoph und Naturforscher Henrik Steffens gewesen zu sein. In seiner zweibändigen Anthropologie hatte Steffens 1824 zwischen den versunkenen Völkern, denen er ein böses Gewissen attestierte, und den so wörtlich durch göttliche Gnade von dem ewigen Heil ergriffenen Völkern unterschieden. Ausgangspunkt seiner Überlegungen war die Bibel, die er zum Teil wörtlich nahm. Börne erwähnt ihn in dem Brief an seine Freundin Jeanette Wohl, die offenbar auch Verständnis für seine derben Scherze über Frauen zeigte. Mit der guten Herz ist Henriette Herz gemeint, in die sich Börne in jungen Jahren erfolglos verliebt hatte. Sie unterhielt in Berlin einen der wichtigsten Salons der deutschen Frühromantik. Der Humboldt ist an der Tagesordnung. Die großen Städte sind sich alle ähnlich. Die Mode beherrscht Geist und Herz. Keine der Hunderte von Damen, die Humboldts Vorlesungen besuchen, würde um alles in der Welt nur eine Stunde versäumen. Und dennoch sind vielleicht keine 50 darunter, welche die Sache selbst interessiert. Meine gute Herz besonders, die ohne dies nicht viel Kopf hat, fast gar nichts, was dem 19. Jahrhundert sein Dasein verdankt. Und doch, glaube ich, würde sie lieber ihre 64 Jahre eingestehen, als gestehen, dass ihr Humboldts Vorlesungen keine Freude machen. Gestern war ich dabei, wie sie mit einem sehr reifen Fräulein von dem Ursprung des Menschengeschlechts sprach und was Steffens und was Humboldt darüber meine. Die Herz war für Steffens, das Fräulein für Humboldt. Ich biss mir die Lippen zusammen. Es war eine Szene der Bearbeitung eines Molières würdig. Gott weiß, für welche meiner Sünden ich immer unter alte Weiber gerate. Humboldt nutzte seine öffentlichen Vorträge und seine weltweiten Publikationsmöglichkeiten immer wieder, um für die Anerkennung des amerikanischen Kontinents als Ort von einst bedeutenden Hochkulturen zu werben und damit die historische Forschung anzuregen. In einem Aufsatz über die mexikanischen Altertümer, den er im Januar 1835 in den Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde veröffentlichte, konnte Humboldt schon erste Erfolge seiner Bemühungen bilanzieren. Die Archäologie eines Kontinents, den wir den Neuen zu nennen pflegen, die Spuren der Zivilisation amerikanischer Urvölker sind erst wieder seit dem Anfang dieses Jahrhunderts ein Gegenstand gründlicher Untersuchung geworden. Sie hatten, 11 Jahre nach Kolumbus' Tod, als an der Küste von Yucatan Hernández de Córdoba die ersten großen Bauwerke von Stein erblickte, ein lebhaftes Interesse in Spanien und Italien erregt. Dies Interesse wurde gesteigert, als die Conquistadores in Südamerika bis zum Hochland der Anden vordrangen, wo sie dem Nationalkultus geweihte Denkmäler, Wohnungen der Inkas, öffentliche Bäder und steinerne Karawansereien durch Kunststraßen verbunden fanden, die in einer Länge von fast 300 geografischen Meilen auf Bergrücken von 10 bis 14.000 Fuß Höhe fortliefen. Da die ersten Geschichtsschreiber der blutigen Eroberung und späteren friedlichen Ansiedlung der Europäer Mönche und rohe Kriegsleute waren, so haben Hyperkritik und die sogenannte philosophische Strenge des 18. Jahrhunderts aus vornehmem Dünkel alles abgeleugnet, was die Reisenden selbst gesehen und mit naiver Einfachheit erzählt hatten. Das oberflächliche Werk eines gelehrten und geistreichen Mannes, Robertsons Geschichte von Amerika, trug besonders dazu bei, dieser Methode des bequemeren Ableugnens Eingang zu verschaffen. Und erst seit den letzten 3 Jahrzehnten, in denen der neue Kontinent zugänglicher geworden ist, glückte es einigen Reisenden, welche die Reste jener Denkmäler untersucht, jene Kunststraßen gemessen, jene Skulpturen in spröden, widerstrebenden Massen von Porphyr und Diorit abzuzeichnen begonnen haben, allmählich wieder das Interesse für die sich entwickelnde Kunst der Urvölker Amerikas, eines vom übrigen Menschengeschlechte lange getrennten Stammes, zu erwecken und an das zu erinnern, was man nie hätte vergessen sollen. Die bildende Kunst der Völker, die wir Barbaren nennen, kann nicht Anmut und Schönheit darbieten. Ihr Studium wird nicht empfohlen, weil sie ein inneres, höheres Leben in äußeren Formen wiedergibt. Die bildende Kunst, selbst bei den rohesten Nationen, gewährt ein Interesse anderer Art, ein historisches, das mit der Geschichte des Menschengeschlechts, seinen Verzweigungen, der allmählichen Entwicklung des Sinnes für Verhältnis und geometrische Formen, für wirkliche oder symbolisierende Nachbildung des Organischen, für Auffassung des Bedeutungsvollen und Edlen in der menschlichen Gestalt innigst zusammenhängt. Der Zweck eines solchen Studiums mag daher immer ein äußerer genannt werden, er umfasst nicht minder, was in ewigem befruchtendem Wechselverkehr miteinander steht, das religiöse Leben der Völker und das mehr oder minder glückliche Schaffen eigentümlicher Kunstformen, die traditionelle Symbolik und das endliche Erwachen einer freien, aus der inneren Empfindungsweise hervorgerufenen plastischen Tätigkeit. In den Bildwerken der Azteken suchen wir nicht das Heitere und Erfreuliche, so wenig wie in der Skulptur der süd- und ostasiatischen Völker, die an Zivilisation den amerikanischen weit überlegen sind. Klein erschien von jeher der Erdraum, in dem das Erfreuliche, Edle, Ideale der Form herrschend war. Das vergleichende Sprachstudium, eine der herrlichsten Bestrebungen unseres Zeitalters, bietet wie das allgemeine Studium der Kunst ein zweifaches Interesse dar. Ein inneres, das den organischen Bau der Sprache umfasst, und ein äußeres, historisches, welches die Abstammung und früheren Wanderungen der Volksstämme berührt. Die Zeiten sind vorüber, wo man die Idiome roher Völker ohne Schrift und Literatur und die Bildwerke nicht griechischer Stämme einer gleichen Verachtung preisgab. Humboldt hat ganz wesentlich beigetragen zur Erforschung der vorspanischen Zivilisationen in Mittelamerika. Er gilt als einer der Begründer der Altamerikanistik, der vorspanischen Archäologie. Das Museum des Haupttempels in Mexiko-Stadt heute beginnt in seinem ersten Raum mit einem Porträt Alexander von Humboldts, der zum Beispiel den berühmten Sonnenstein, die Piedra del Sol, die heute im Nationalmuseum für Anthropologie in Mexiko-Stadt ausgestellt wird, ausgraben ließ und untersucht hat. Also Humboldt interessiert sich sehr für die Zeugnisse der vorspanischen Zivilisation, das heißt für das, was von ihnen übrig geblieben ist, nach mehreren Jahrhunderten der Kolonialherrschaft und der Zerstörung durch die europäischen Kolonialherren. An einer Stelle schreibt Humboldt, man dürfe die heutigen Mexikaner nicht geringschätzen, die indigenen Völker nicht missachten. Man müsse bedenken, dass sie mehrere Jahrhunderte der Unterdrückung und der Zerstörung ihres kulturellen Erbes hinter sich haben. Wenn Gleiches mit uns, Deutschen oder Franzosen, geschehen würde, würde in einigen hundert Jahren auch niemand mehr auf die Idee kommen, dass wir einen Leibniz oder einen Descartes hervorgebracht haben. Humboldts Schriften, in denen er neben seinen Forschungsergebnissen auch seine im weitesten Sinn historischen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen zu Papier brachte, richteten sich nicht nur an einen kleinen Kreis von Gebildeten. Das zeigt die Zahl der Auflagen und Übersetzungen. Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hat sich intensiv mit dieser Publikationsgeschichte beschäftigt und fand einen frühen Bestsellerautor. Humboldts Werke wurden teilweise in viele Sprachen übersetzt. Zum Beispiel sein populärstes Buch, Die Ansichten der Natur, sein frühestes Werk auch, das über eine Lebensspanne von der ersten Ausgabe 1808 über die zweite 1826 bis zur dritten Auflage 1849 um mehr als das Doppelte von 3 auf 9 Artikel anwuchs. Und in diesen 40 Jahren kam es zu einer Flut von Wiederabdrucken und Übersetzungen. In der ersten Auflage 3 Übersetzungen und in der dritten, also der späten, 12 Übersetzungen in die wichtigsten europäischen Sprachen. Russisch, Rumänisch, Schwedisch, alles drin. Und der Kosmos wurde dann ein wirklicher Bestseller, der in alle europäischen Sprachen übersetzt wurde. Die eher sozialkritischen Mexiko- und Kuba-Essays stießen vor allem wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung auch für Europa nach der Unabhängigkeit dieser Länder auch besonders Interesse, wie an der enormen Zahl der Nachauflagen, Übersetzungen und Auszüge abzulesen ist. Innerhalb kurzer Zeit erschienen deutsche, spanische, italienische und englische Übersetzungen. Englische Übersetzungen des Reiseberichts waren ziemlich erfolgreich, wurden aber zum Teil kritisch rezensiert. Und es erschienen in schneller Folge Neuauflagen und Nachdrücke, davon sogar eine in Philadelphia. Der Erfolg des Kosmos in 3 miteinander konkurrierenden englischen Übersetzungen war dann im englischen Sprachraum wirklich überwältigend. Im spanischen Sprachraum weckten die Reiseberichte ein besonders großes Echo. Der Erfolg seiner Werke beim lesenden Publikum trug wesentlich dazu bei, seine Überlegungen über Preußen und Deutschland hinaus bekannt zu machen. Die Brisanz seines Denkens wird dann besonders deutlich, wenn man seine Position in den intellektuellen Debatten seiner Zeit genauer bestimmt. Denn Humboldt schwamm gegen den Strom. Er war nicht bereit, europäischen Dünkel zu teilen und damit die Ausbeutung der Kolonien zu rechtfertigen. Oliver Lubrich? Zu Humboldts Zeit hingen führende europäische Denker einer Art von frühem Anti-Amerikanismus an. Sie hatten die Vorstellung, dass der amerikanische Kontinent schwach sei, und zwar in jeder Hinsicht. Geologisch neu, Pflanzen- und Tierwelt unterentwickelt oder schon degeneriert. Es gibt sogar bei Hegel ganz merkwürdige Vorstellungen davon, dass in Amerika die Tiere alle schwächlich seien. Über die hat sich Alexander von Humboldt lustig gemacht, namentlich über Hegel. Humboldt war ein wichtiger Verteidiger Amerikas in diesem sogenannten Disput um die neue Welt. In einem Artikel für die Zeitschrift Du sprach der Schweizer Schriftsteller Hugo Lötscher 1970 von der Rehabilitierung eines Kontinents durch Humboldt. Amerika sei lange verachtet worden, schrieb er. Maßgeblich dazu beigetragen hätten der französische Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon und der schottische Philosoph David Hume. Alles, was gegen diesen Kontinent vorgebracht worden war, war für Alexander von Humboldt ein Grund, ihn zu lieben. Wenn Buffon gesagt hatte, Lateinamerika sei ein unfertiger Kontinent, dann begeisterte sich Alexander von Humboldt für diese geologisch junge Natur, die noch das Spiel der Elementarkräfte kannte. Wenn ein Hume den Tropen einen minderen Rang eingeräumt hatte, war Alexander von Humboldt gerade in den abenteuerlichsten Teil der lateinamerikanischen Tropen ausgefahren und hatte bekannt, die Tropen sind mein Element. Als er den Apure-Fluss hinunterfuhr, begeisterte er sich, als er einen Jaguar antraf, der größer war als alle Tiger aus Bengalen. Das war wiederum gegen Buffon gerichtet, der behauptet hatte, dass der Jaguar als minderer Tiger zu betrachten sei. In gleichem Sinne maß Alexander von Humboldt Reptilien, um zu beweisen, dass dieser Kontinent auch große Krokodile kennt. Ewig ist die Landschaft Mexikos, die Humboldts Griffel uns malt. Ewig sind die Phasen des Himmels und die Bedingungen, die sie dem Getier, dem Gewächs und dem Gestein auferlegten. Und ewig ihr Einfluss auf viele Lebensäußerungen des Menschen. Solche Äußerungen fand Humboldt im Tanz der Indios, in ihrer Musik, in ihrem Kunstgewerbe und ihrer Heilkunst so vor, wie sie in Montezumas Tagen gewesen waren. Und wir finden sie heute so, wie Humboldt sie fand. Die wichtigste Rehabilitierung fand in der Geologie statt. Dieser Kontinent, dessen Fauna man als klein und minder verspottet hatte, kam dank Alexander von Humboldt zu jenem gewaltigen Panorama, das ihm schon immer gehört hatte. Alexander von Humboldt verhalf dem verachteten Kontinent zu Superlativen. Er lobte die mexikanischen Berge als die schönsten der Welt und die Spitze des Chimborazo als die großartigste. Während Alexander von Humboldt an die Auswertung seiner Reise und an die Rehabilitierung eines Kontinents ging, saß in Deutschland ein Gelehrter wie Hegel in der Stube und brauchte die Diskriminierung Amerikas, um eine Fuge in seinem System zu leimen. Wie Humboldt zu seinen Erkenntnissen gekommen ist, wie er bei seiner Feldforschung in Amerika vorging, erläutert Oliver Lubrich an einem Beispiel. Humboldt wurde auf der Hochebene von Bogotá mit einer Überlieferung der Indigenen konfrontiert. Eine mythologische Figur habe, so hieß es, mit ihrer Hand einen Wasserfall geschaffen. Immer wenn Humboldt solche mythologischen Vorstellungen der Eingeborenen findet, versucht er diese einerseits auf ihren sozusagen realen naturwissenschaftlichen Kern zurückzuführen, also sich zu fragen, welche Substanz an Naturwahrnehmung steckt in diesen religiösen oder mythischen Vorstellungen. Inwiefern ist dieses Denken der Indigenen ein wildes Denken, das in seiner eigenen Art eine Form von Naturwahrnehmung, von Naturverständnis ist? Und er setzt sie andererseits in Beziehung zu entsprechenden analogen europäischen Vorstellungen. Also zum Beispiel, wenn es um eine vorhistorische Flut geht, dann denkt Humboldt naheliegenderweise an die Sintflut oder an die Vorstellungen entsprechender Art, die bei Hesiod beschrieben werden, vom Ende eines bestimmten Weltalters und so weiter. Das heißt, er betreibt vergleichende Anthropologie, vergleichende Mythologie, vergleichende Religionswissenschaft, die das Fremde stets nicht als seltsames Exotikum betrachtet, sondern als eine Spielart menschlichen Geistes, die mit unseren eigenen, mit dem, was uns näher steht, sehr vergleichbar ist. Die Essenz seiner ethnografischen Forschungen hat Humboldt mehrfach veröffentlicht. In seinem Hauptwerk, dem Kosmos, und 1852 in dem von Hermann Klettke herausgebrachten Sammelband »Das Altertum in seinen Hauptmomenten dargestellt«. Er gab seinen Überlegungen den Titel »Die Einheit des Menschengeschlechts«. Bereits in seinen Kosmosvorlesungen an der Berliner Universität hatte sich Humboldt deutlich von allen rassistischen Vorstellungen distanziert. Daran erinnert Tobias Kraft, der in der Berlin-Brandenburgischen Akademie die Arbeitsstelle »Alexander von Humboldt auf Reisen – Wissenschaft aus der Bewegung« leitet. Schon während der Kosmosvorlesung 1828 gibt es eindeutige Passagen, die man aus den Nachschriften der Kosmosvorlesung auch entnehmen kann, die sich klar abgrenzen von einem vermeintlich wissenschaftlichen Rassismus, der ja in der Zeit noch an anthropologische Forschung geknüpft ist und versucht, genau diese Unterscheidung zu treffen, zu sagen, es gibt so große Unterschiede in der Biologie des Menschen, dass wir eigentlich von unterschiedlichen Menschenarten ausgehen müssen, dass der Mensch sich auch qualitativ substanziell voneinander unterscheidet und der Rassismus, der ein notwendig qualitativen Unterschied zwischen Menschen macht, ein wissenschaftliches Fundament hat. Davon grenzt sich Humboldt kategorisch ab. Bei seinen Überlegungen zur Einheit des Menschengeschlechts machte es für Humboldt keinen Unterschied, welche Hautfarbe Menschen hatten, welcher Religion sie angehörten und wo sie lebten. Das war in seiner Zeit alles andere als selbstverständlich. Auch in Deutschland, wo noch heftig gegen die Emanzipation der Juden polemisiert wurde. Schon 1840 hatte Humboldt seine Stimme dagegen erhoben. Aber er war so optimistisch, dass er daran glaubte, die Menschheit würde in seinem Sinn voranschreiten. Wenn er in seinem Artikel von Negern und Rassen sprach, so war das keineswegs abwertend gemeint. Es war der Sprachgebrauch seiner Zeit. Es würde das allgemeine Naturbild, das ich zu entwerfen strebe, unvollständig bleiben, wenn ich hier nicht auch den Mut hätte, das Menschengeschlecht in seinen physischen Abstufungen, in der geografischen Verbreitung seiner gleichzeitig vorhandenen Typen, in dem Einfluss, welchen es von den Kräften der Erde empfangen und wechselseitig, wenngleich schwächer, auf sie ausgeübt hat, mit wenigen Zügen zu schildern. Abhängig, wenngleich in minderem Grade als Pflanzen und Tiere, von dem Boden und den meteorologischen Prozessen des Luftkreises, den Naturgewalten durch Geistestätigkeit und stufenweise erhöhte Intelligenz, wie durch eine wunderbare, sich allen Klimaten aneignende Biegsamkeit des Organismus, leichter entgehend, nimmt das Menschengeschlecht wesentlich teil an dem ganzen Erdenleben. Die wichtigsten Fragen der Bildungsgeschichte der Menschheit knüpfen sich an die Ideen von Abstammung, Gemeinschaft, der Sprache, Unwandelbarkeit in einer ursprünglichen Richtung des Geistes und des Gemütes. Solange man nur bei den Extremen in der Variation der Farbe und der Gestaltung verweilte und sich der Lebhaftigkeit der ersten sinnlichen Eindrücke hingab, konnte man allerdings geneigt werden, die Rassen nicht als bloße Abarten, sondern als ursprünglich verschiedene Menschenstämme zu betrachten. Die Festigkeit gewisser Typen, mitten unter der feindlichsten Einwirkung äußerer, besonders klimatischer Potenzen, schien eine solche Annahme zu begünstigen. So kurz auch die Zeiträume sind, aus denen historische Kunde zu uns gelangt ist. Kräftiger aber sprechen, auch meiner Ansicht nach, für die Einheit des Menschengeschlechts die vielen Mittelstufen der Hautfarbe und des Schädelbaues, welche die raschen Fortschritte der Länderkenntnis uns in neueren Zeiten dargeboten haben. Der größere Teil der Kontraste, die man ehemals hatte zu finden geglaubt, ist durch die fleißige Arbeit Tiedemanns über das Hirn der Neger und der Europäer, durch die anatomischen Untersuchungen Wrohlichs und Webers über die Gestalt des Beckens hinweggeräumt. Wenn man die dunkelfarbigen afrikanischen Nationen, über die Pritchards gründliches Werk so viel Licht verbreitet hat, in ihrer Allgemeinheit umfasst und sie dazu noch mit den Stämmen des südindischen und westaustralischen Archipels vergleicht, so sieht man deutlich, dass schwarze Hautfarbe, wolliges Haar und negerartige Gesichtszüge keineswegs immer miteinander verbunden sind. Solange den westlichen Völkern nur ein kleiner Teil der Erde aufgeschlossen war, mussten einseitige Ansichten sich bilden. Sonnenhitze der Tropenwelt und schwarze Hautfarbe schienen unzertrennlich. Erst die Heerzüge Alexanders, welche so viele Ideen der physischen Erdbeschreibung anregten, fachten den Streit über den unsicheren Einfluss der Klimate auf die Volksstämme an. Die Geschlechter der Tiere und Pflanzen, sagt einer der größten Anatomen unseres Zeitalters, Johannes Müller, in seiner allesumfassenden Physiologie des Menschen, verändern sich während ihrer Ausbreitung über die Oberfläche der Erde innerhalb der den Arten und Gattungen vorgeschriebenen Grenzen. Sie pflanzen sich als Typen der Variation der Arten organisch fort. Aus dem Zusammenwirken verschiedener, sowohl innerer als äußerer, im Einzelnen nicht nachweisbarer Bedingungen, sind die gegenwärtigen Rassen der Tiere hervorgegangen, von welchen sich die auffallendsten Abarten bei denen finden, die der ausgedehntesten Verbreitung auf der Erde fähig sind. Die Menschenrassen sind Formen einer einzigen Art, welche sich fruchtbar paaren und durch Zeugung fortpflanzen. Sie sind nicht Arten eines Genus. Ob die gegebenen Menschenrassen von mehreren oder einem Urmenschen abstammen, kann nicht aus der Erfahrung ermittelt werden. Schreibt Johannes Müller. Die geografischen Forschungen über den alten Sitz, die sogenannte Wiege des Menschengeschlechts, haben in der Tat einen rein mythischen Charakter. Wir kennen, sagt Wilhelm von Humboldt in einer noch ungedruckten Arbeit über die Verschiedenheit der Sprachen und Völker, wir kennen geschichtlich oder auch nur durch irgendsichere Überlieferung keinen Zeitpunkt, in welchem das Menschengeschlecht nicht in Völkerhaufen getrennt gewesen wäre. Ob dieser Zustand der ursprüngliche war oder erst später entstand, lässt sich daher geschichtlich nicht entscheiden. Einzelne an sehr verschiedenen Punkten der Erde ohne irgend sichtbaren Zusammenhang wiederkehrende Sagen verneinen die erstere Annahme und lassen das ganze Menschengeschlecht von einem Menschenpaar abstammen. Die weite Verbreitung dieser Sage hat sie bisweilen für eine Urerinnerung der Menschheit halten lassen. Gerade dieser Umstand aber beweist vielmehr, dass ihr keine Überlieferung und nichts Geschichtliches zugrunde lag, sondern nur die Gleichheit der menschlichen Vorstellungsweise zu derselben Erklärung der gleichen Erscheinung führte. Wie gewiss viele Mythen, ohne geschichtlichen Zusammenhang, bloß aus der Gleichheit des menschlichen Dichtens und Grübelns entstanden. Jene Sage trägt auch darin ganz das Gepräge menschlicher Erfindung, dass sie die außer aller Erfahrung liegende Erscheinung des ersten Entstehens des Menschengeschlechts auf eine innerhalb heutiger Erfahrung liegende Weise und so erklären will, wie in Zeiten, wo das ganze Menschengeschlecht schon Jahrtausende hindurch bestanden hatte, eine wüste Insel oder ein abgesondertes Gebirgstal mag bevölkert worden sein. Vergeblich würde sich das Nachdenken in das Problem jener ersten Entstehung vertieft haben. Da der Mensch so an sein Geschlecht und an die Zeit gebunden ist, dass sich ein Einzelner ohne vorhandenes Geschlecht und ohne Vergangenheit gar nicht in menschlichem Dasein fassen lässt. Ob also in dieser weder auf dem Weg der Gedanken noch der Erfahrung zu entscheidenden Frage wirklich jener angeblich traditionelle Zustand der geschichtliche war, oder ob das Menschengeschlecht von seinem Beginn an völkerweise den Erdboden bewohnte, darf die Sprachkunde weder aus sich bestimmen noch, die Entscheidung anderswoher nehmend, zum Erklärungsgrund für sich brauchen wollen. So Wilhelm von Humboldt. Die Gliederung der Menschheit ist nur eine Gliederung in Abarten, die man mit dem freilich etwas unbestimmten Wort Rassen bezeichnet. Wie in dem Gewächsreich, in der Naturgeschichte der Vögel und Fische, die Gruppierung in viele kleine Familien sicherer als die in wenige große Massen umfassende Abteilungen ist, so scheint mir auch bei der Bestimmung der Rassen die Aufstellung kleinerer Völkerfamilien vorzuziehen zu sein. Man mag die alte Klassifikation meines Lehrers Blumenbach nach 5 Rassen, der kaukasischen, mongolischen, amerikanischen, äthiopischen und malaiischen befolgen oder mit Pritchard 7 Rassen, die iranische, turanische, amerikanische, die der Hottentotten und Buschmänner, der Neger, der Papuas und der Alfurus annehmen, immer ist keine typische Schärfe, kein durchgeführtes natürliches Prinzip der Einteilung in solchen Gruppierungen zu erkennen. Man sondert ab, was gleichsam die Extreme der Gestaltung und Farbe bildet, unbekümmert um die Völkerstämme, welche nicht in jene Klassen einzuschalten sind. Im Allgemeinen darf man behaupten, dass geografische Benennungen als Ausgangspunkt der Rasse sehr unbestimmt sind, wenn das Land, welches der Rasse den Namen geben soll, zu verschiedenen Zeiten von den verschiedensten Volksstämmen, indogermanischen und finnischen, nicht aber mongolischen Ursprungs, bewohnt worden ist. Die Sprachen als geistige Schöpfungen der Menschheit, als tief in ihre geistige Entwicklung verschlungen, haben, indem sie eine nationale Form offenbaren, eine hohe Wichtigkeit für die zu erkennende Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Rassen. Sie haben diese Wichtigkeit, weil Gemeinschaft der Abstammung in das geheimnisvolle Labyrinth führt, in welchem die Verknüpfung der physischen, körperlichen Anlagen mit der geistigen Kraft in tausendfältig verschiedener Gestaltung sich darstellt. Die glänzenden Fortschritte, welche das philosophische Sprachstudium im deutschen Vaterland seit noch nicht einem halben Jahrhundert gemacht hat, erleichtern die Untersuchungen über den nationalen Charakter der Sprachen, über das, was die Abstammung scheint, herbeigeführt zu haben. Wie in allen Gebieten idealer Spekulation steht aber auch hier die Gefahr der Täuschung neben der Hoffnung einer reichen und sicheren Ausbeute. Positive ethnografische Studien, durch gründliche Kenntnis der Geschichte unterstützt, lehren, dass eine große Vorsicht in diesem Vergleich der Völker und der Sprache, welcher die Völker sich zu einer bestimmten Zeitepoche bedienten, anzuwenden sei. Unterjochung, langes Zusammenleben, Einfluss einer fremden Religion, Vermischung der Stämme, wenn auch oft nur bei geringer Zahl der mächtigeren und gebildeteren Einwanderer, haben ein in beiden Kontinenten sich gleichmäßig erneuerndes Phänomen hervorgerufen, das ganz verschiedene Sprachfamilien sich bei ein und derselben Rasse, dass bei Völkern sehr verschiedener Abstammung sich Idiome desselben Sprachstammes finden. Asiatische Welteroberer haben am mächtigsten auf solche Erscheinungen eingewirkt. Sprache ist aber ein Teil der Naturkunde des Geistes. Und wenn auch die Freiheit, mit welcher der Geist in glücklicher Ungebundenheit die selbstgewählten Richtungen unter ganz verschiedenartigen physischen Einflüssen stetig verfolgt, ihn der Erdgewalt mächtig zu entziehen strebt, so wird die Entfesselung doch nie ganz vollbracht. Es bleibt etwas von dem, was den Naturanlagen aus Abstammung, dem Klima, der heiteren Himmelsbläue oder einer trüben Dampfatmosphäre der Inselwelt zugehört. Da nun der Reichtum und die Anmut des Sprachbaus sich aus den Gedanken wie aus des Geistes zartester Blüte entfalten, so wollen wir nicht, dass bei der Innigkeit des Bandes, welches beide Sphären, die physische und die Sphäre der Intelligenz und der Gefühle, miteinander verknüpft, unser Naturbild des freundlichen Lichts und der Färbung entbehre, welche ihm die hier freilich nur angedeuteten Betrachtungen über das Verhältnis der Abstammung zur Sprache verleihen können. Indem wir die Einheit des Menschengeschlechts behaupten, widerstreben wir auch jeder unerfreulichen Annahme von höheren und niederen Menschenrassen. Es gibt bildsamere, höher gebildete, durch geistige Kultur veredelte, aber keine edleren Volksstämme. Alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt. Zur Freiheit, welche in roheren Zuständen dem Einzelnen, in dem Staatenleben, bei dem Genuss politischer Institutionen, der Gesamtheit als Berechtigung zukommt. Wenn wir eine Idee bezeichnen wollen, die durch die ganze Geschichte hindurch in immer mehr erweiterter Geltung sichtbar ist, wenn irgendeine, die vielfach bestrittene, aber noch vielfacher missverstandene Vervollkommnung des ganzen Geschlechtes beweist, so ist es die Idee der Menschlichkeit, das Bestreben, die Grenzen, welche Vorurteile und einseitige Ansichten aller Art feindselig zwischen die Menschen gestellt hat, aufzuheben und die gesamte Menschheit ohne Rücksicht auf Religion, Nation und Farbe als einen großen, nahe verbrüderten Stamm, als ein zur Erreichung eines Zweckes, der freien Entwicklung innerlicher Kraft bestehendes Ganzes, zu behandeln. Es ist dies das letzte, äußerste Ziel der Geselligkeit und zugleich die durch seine Natur selbst in ihn gelegte Richtung des Menschen auf unbestimmte Erweiterung seines Daseins. Er sieht den Boden, soweit er sich ausdehnt, den Himmel, soweit ihm entdeckbar er von Gestirnen umflammt wird, als innerlich sein, als ihm zur Betrachtung und Wirksamkeit gegeben an. Schon das Kind sehnt sich, über die Hügel, über die Sonne hinaus, welche seine enge Heimat umschließen. Es sehnt sich dann wieder pflanzenartig zurück. Denn es ist das Rührende und Schöne im Menschen, das Sehnsucht nach Erwünschtem und nach Verlorenem, ihn immer bewahrt ausschließlich an dem Augenblick zu haften. So festgewurzelt in der innersten Natur des Menschen und zugleich geboten durch seine höchsten Bestrebungen, wird jene wohlwollend menschliche Verbindung des ganzen Geschlechts zu einer der großen leitenden Ideen in der Geschichte der Menschheit. Alexander von Humboldt erteilte jeder Form von Rassismus eine deutliche Absage, als er schrieb, dass es keine höhere und niedere Menschenrasse gebe. Aber seine Einheit des Menschengeschlechts verstand er umfassender, als es in diesem Artikel zum Ausdruck kam. Er liebte seine Unabhängigkeit und verstand sich nicht als Politiker, aber er war kein unpolitischer Mensch. Er sah, dass die Monarchien in Europa, und da schloss er Preußen und Russland mit ein, ihren Bürgern nur begrenzte Freiheiten zubilligten. Für ihn war das ein unbefriedigender Zustand, dem er keine Dauer prophezeite. Revolutionäre Veränderungen mit Gewalt lehnte er allerdings ab. Tobias Kraft, Leiter der Arbeitsstelle Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie. Es gibt im Kosmos die Formulierung, dass die Menschheit vielleicht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voranschreitet in ihrer kulturellen Entwicklung, auch in der Ausformung etwa einer wissenschaftlichen Kultur und einer politischen Kultur, dass es da durchaus Unterschiede gibt und dass es auch da qualitative Unterschiede gibt. Davon war Humboldt fest überzeugt. Er lebt sehr wohl in einer Vorstellungswelt, in der es einen Fortschrittsglauben gibt, in der es eine Überzeugung gibt, dass man in einer freiheitlichen Gesellschaft, die übrigens auch eine Freiheit des Warenverkehrs mit einschließt, aber eben vor allen Dingen auch der Gedanken und der Bürger, dass man in einer solchen Gesellschaft einen zunehmenden Reichtum erleben wird, der Güter, aber vor allen Dingen auch der Ideen und der Entfaltung des Menschen. Das heißt, die Freiheit ist das eigentliche Grundprinzip, auf das Humboldt immer setzt und an das er einen Fortschrittsglauben knüpft. Und dennoch ist eines immer klar, es gibt zwar diese unterschiedlichen Qualitäten, aber es gibt keinen qualitativen Unterschied im Menschheitsgeschlecht, in der Menschheit. Es gibt nur die eine Menschheit und alle sind gleich zur Freiheit bestimmt. Und es gibt keine Essenz, die uns voneinander trennt. Es gibt keinen Essentialismus bei Humboldt. Es gibt nicht den schwarzen Menschen, der aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Rasse, aufgrund seiner Biologie zu etwas anderem befähigt ist als der weiße oder der braune Mensch oder der Asiat oder der Europäer. Also welche Unterscheidung auch immer man da treffen will, das sind alles für Humboldt keine Kategorien für die Frage der Humanität. Alexander von Humboldts Unbekannter Kosmos. Kapitel 3. Die Einheit des Menschengeschlechts in seiner Vielheit. Humboldts ethnografische Beobachtungen. Feature von Hans Sarkovic. Es sprachen Birgitta Asheuer, Friederike Ott, Moritz Bliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Redaktion Dorothee Meyer-Karwick.